check den Film. Hast du mal nachgedacht, was die Menschen aggressiv und gewalttätig macht? Sie alle quatschen Tag und Nacht von Love and Peace, doch trotzdem sind sie auf dem Ego-Trip und mies und fies. Sie schlagen sich die Schädel ein, bang, bang, und sagen später, tut mir leid, das musste sein. Doch der Frieden fängt in jedem selber an, deswegen sagen wir, hey, sei friedlich, Mann. Sei friedlich, Mann. Uns gegen den Mob verbünden, wenn besoffene Idioten nachts Häuser anzünden. Die Politik ist in den Morgen-News betroffen und empört, weil das Verbrennen von Menschen sich nicht gehört. Deswegen schau nicht weg, wenn sie Menschen dissen. Eine Rasse, Religion, egal wen bepissen. Dann greif ein, setz dich ein, sonst gräbt sich der Hass in uns alle hinein. Wir sind hellwach und wir passen auf. Wir lassen den Dingen nicht einfach ihren Lauf, sondern wir fahren hin, handeln vor Ort und sagen dort, sei friedlich, Mann. Sei friedlich, Mann. Hey. Just keep it up. Sei friedlich, Mann. Oh. Just keep it up. Sei friedlich, Mann. Hey. Oh. Wir brauchen keinen Ärger, brauchen keine Gewalt. Ist irgendwo Krieg, dann sagen wir halt. Wir müssen lernen, Konflikte friedlich zu lösen, denn es sind nicht immer nur die anderen die Bösen. Nein, das Böse ist hier und lauert überall und wartet auf die Zeit für den großen Knall. Doch die Zukunft sind wir alle, auch du und du. Deswegen sagen wir, hey, sei friedlich, Mann. Mann. Hey. Just keep it a beat. Sei friedlich, Mann.